Biteceğim. Guten Abend, mein Name ist Ali Alici. Ich bin auf dieser Station Dienstabender Arzt. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar. Hauptsache, mir hilft jemand, ja. Ja. Zuerst, wie heißen Sie? Ich heiße Kurt Bergmann. Kurt Bergmann. Mhm. Bergmann, genau. Also am Ende zwei N, ne? Genau. Hm? Okay. Wie alt sind Sie denn, Herr? Ich bin Bergmann? 54 Jahre, Herr Dr. Alici. Danke. Wann wurden Sie ganz genau geboren? Am 5.3.68. Okay. Wie viel wiegen Sie so seit? Ah, so 80 Kilo. Okay. Und wie groß sind Sie? Ah, in meinem Pass steht 1,75. Ich denke, das stimmt noch. Danke für die Information. Herr Bergmann, was kann ich für Sie tun? Was haben Sie, was für Beschwerde haben Sie gesagt? Ja, ich habe solche Schmerzen in meiner rechten Hand. Muss ich dazu sagen, ich bin vorhin mit dem Motorrad nach Hause gefahren und dann war da so rutschiges Laub auf der Straße, bin ich umgefallen mit dem Motorrad und ja, ich bin nicht richtig doll aufgefallen, also aber ich habe mir offensichtlich irgendwie die Hand verletzt. Die hat erst gar nicht so weh getan, aber jetzt tut sie mit einmal ganz, ganz stark weh. Und ich hatte einen Helm auf, also am Kopf habe ich mir nichts getan. Aber ja, die Hand tut wirklich sehr heftig weh. Okay. Und ich kann die auch gar nicht so richtig bewegen. Ihre Hand oder ganz Körper, meinen Sie? Nein, die Hand, also der ganze Unterarm, das tut mir alles weh und ich kann das im Gelenk gar nicht mehr bewegen. Okay, ich verstehe. Herr Bergmann, haben Sie zurzeit auch eine Bauchschmerzen, Brustkopfschmerzen? Sie haben gesagt, Sie tragen einen Helm, deswegen Sie haben keine Kopfschmerzen oder tut am wenig. Kopf habe ich, ja, die Brust tut mir ein bisschen weh und zwar insbesondere beim Einatmen. Das ist ein bisschen unangenehm. Ach ja. Welche Seite? Rechts oder links? Ich bin auf die rechte Seite gefallen und die rechte Hand tut mir weh. Hm. Und ja, ich glaube auch so auf der rechten Seite, die Brust, das tut mir ein bisschen mehr weh, ja. Wenn Sie so tief einatmen, schmerzt mehr? Ja, dann tut es sehr weh, ja. Okay. Deswegen atme ich jetzt gerade gar nicht so tief, ja. Haben Sie auch Bauchschmerzen? Bauchschmerzen habe ich eigentlich nicht, nein. Okay. Wann war denn das Unfall? Ganz genau. Ja, das ist vielleicht so 3 Stunden her. Am Anfang war das gar nicht so doll. Aber als es jetzt mit der Hand gar nicht besser wurde, ich war zum Glück schon fast zu Hause. Und da ist das passiert. Und meine Frau hat mich jetzt gebracht. Okay, ich verstehe. Haben Sie auch Beinschmerzen, Fußschmerzen oder? Ich glaube, ich habe da so ein paar blaue Flecken. Also das ist nicht so schlimm, die Schmerzen. Okay, ja? Ich verstehe. Jetzt kommen wir wieder Ihre Hand, ja. Also haben Sie geschwollene Handgelenk oder Handgelenk? Ja, ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen geschwollen ist und dass ich das gar nicht mehr bewegen kann. Und hat sich die Farbe verändert? So blaulich, rotlich oder? Ja, ich glaube, ein bisschen bläulich sieht es aus, ja. Okay. Herr Bergmann, während dieser Unfall haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Nein, ganz sicher nicht. Nein, nein. Ich habe das richtig gemerkt, wie mir das Hinterrad weggerutscht ist und zack, mit einmal lag ich. Also das war, ich war die ganze Zeit dabei. Okay. Weinen, Schwindel oder haben Sie so steigt Schwindel? Sind Sie Nee, schwindelig ist mir nicht. Schwindelig ist mir nicht, nein. Also haben Sie Fieber, Stillfrost oder? Nee, sowas habe ich alles nicht. Nein, nein. Ich fühle Nein. mich, fühl mich eigentlich nicht wirklich krank. Das ist halt nur eben Außer diese wirklich Gelb. starken Handschmerzen. Ne? Okay. Auch nicht. Bitte? Übelkeit. Leiden Sie unter Übel ist Übelkeit? mir auch nicht, nö. Okay. Gut. Herr Bergmann, ich möchte etwas Ihre Krankgeschichte etwas wissen. Leiden Sie unter also wichtige Vorerkrankungen? Ich meine, wie Blutzucker, ja, also Blutzuckerkrankheit. Ich habe ein bisschen niedrigen Blutdruck. Das ist schon seit 10 Jahren bekannt. Das ist eigentlich ja ungewöhnlich. Alle Leute haben hohen Blutdruck. Ich habe niedrigen Blutdruck. Und dann habe ich vor 5 Jahren einen Bandscheibenvorfall gehabt in der Halswirbelsäule. Und da bin ich noch so ein bisschen eingeschränkt. Also da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Und ja, dann habe ich ein bisschen Neurodermitis an den Armen. Das habe ich aber schon als Kind gehabt. Okay. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein, zum Beispiel ja, also für die Haut nehme ich Cortisonsalbe, wenn das unangenehm wird. Und dann habe ich Tropfen, die den Blutdruck nach oben bringen soll. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht sagen, wie die heißen. Und ja, wenn ich mal Schmerzen habe, also gerade auch in dem Halsbereich, dann nehme ich Ibuprofen und dann komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ibuprofen, wie ist die Dosierung? Wissen Sie das? Oh, ich glaube, das sind 600 400er Euro. Oder 600er. Ich weiß gar nicht genau. Okay. Herr Bergmann, leiden Sie unter, nein, haben Sie Allergie gegen bestimmte etwas, ja? Zum Beispiel Hausstaub oder Pollen, Medikamente. Was ich nicht vertragen kann, ist Kontrastmittel. Das hat man mal festgestellt, ja. Wie äußert sich, wissen Sie? Ja, ich hab da so ein bisschen so rotes Gesicht bekommen und ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Probleme mit der Atmung. Okay. Und in Fungen, sind Sie vollständig geimpft? Ich meine, ja, die Corona auch, ja? Ich bin mir, also Corona auf alle Fälle, klar. Ich bin mir jetzt aber, doch, klar. Doch, ich habe auch kürzlich, also vor nicht allzu langer Zeit, eine Tetanus-Impfung gehabt, ja. Oh, das ist aber gut, ja. Herr Bergmann, waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein, im Ausland war ich nicht. Okay, das ist gut. Herr Bergmann, leben Ihre Eltern noch? Meine Mutter, die lebt noch. Mein Vater ist relativ früh gestorben. Aber meine Mutter, die lebt noch. Leiden Sie unter irgendwelchen Krankheiten? Ja, also mein Vater hat einen Herzinfarkt und ist daran gestorben. Und meine Mutter, die hat so im Schläfenbereich weißen Hautkrebs. Und das ist operiert worden. Aber sonst geht es dir eigentlich ganz gut. Weißen Hautkrebs, wo war denn das? Im Schläfenbereich bei meiner Mutter. Schläfenbereich, okay. Danke. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Sind Sie gesund? Ist sie gesund? Ach, nicht wirklich. Die ist magersüchtig, meine Schwester. Entschuldigung, ich habe das nicht ganz genau verstanden. Was haben Sie gesagt? Meine Schwester ist magersüchtig. Okay. Herr Bergmann, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite als Tierpfleger im Zoo. Okay, das ist mal gut. Wir so, ja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder. Sind Sie gesund? Die Oder? sind alle fit, ja. Naja. Noch ein paar Fragen, Herr Bergmann. Rauchen Sie? Ja, nicht mehr so wie früher, aber ein paar Zigaretten rauche ich schon noch. Ich habe früher, ja, 20 Jahre lang habe ich wirklich jeden Tag ein Päckchen geraucht, aber seit 5 Jahren, seit 4 Jahren rauche ich nur noch 5 Zigaretten am Tag. Trinken Sie Alkohol? Ah, Alkohol. Also ich trinke abends wohl mal eine Flasche Bier und wenn es mal was zu feiern gibt, trinkt man auch mal einen Schluck mehr, aber so regelmäßig ein Bier am Abend, kann man sagen. Nur Bier, ja. Ja. Nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakte mit den Drogen? Mit Drogen habe ich keinen Ja. Kontakt, nein. Okay. Herr Bergmann, ich möchte wissen, haben Sie so seit eine Grippegefühl, Taubheit in der rechten Arme oder Hände? Kribbeln im rechten Arm habe ich nicht. Nee, es sind eigentlich nur heftige Schmerzen, aber so ein Taubheitsgefühl oder sowas habe ich nicht, nein. Also, könnten Sie mir die Schmerzen beschreiben? Ist eine stechende, brennende, sehende? Ja, also ich stechend trifft es wahrscheinlich, stechend Kochende auch kann sein, und ja. bohrend irgendwie. Also Okay. ja, also ja, ich kann das schwer beschreiben, aber es tut jedenfalls sehr, sehr weh. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Ja, Ja, also bis so kann man bezeichnen, ja. Also von 0 bis 10. Also 0 Ah, da sind die. entspricht keinen Schmerzen, 10 unerträgliche Schmerzen, ja. Ah, da sind die schon bei 7 bis 8. Das sind schon wirklich sehr starke Das Schmerzen, war ja. sehr heftig Schmerzen. Am Anfang haben wir nicht dagegen etwas gegeben, ja. Entschuldigung. Okay. Etwas. Ich gucke. Okay. Herr Bergmann, das war alles. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Fragen haben? Ja, jetzt erstmal die Frage ist natürlich, wie lange dauert es hier? Kann ich wieder nach Hause? Was meinen Sie, wann kann ich wieder arbeiten gehen? Das Ja. ist natürlich das, was mir so auf den Nägeln brennt. Ja, es ist zu früh, etwas zu sagen, aber wir als Arzt haben immer drei Schritte, um richtige Diagnosen stellen zu können. Zuerst nehmen wir ein Anamnesegespräch, ja, machen wir, führen wir, dann körperliche Untersuchung, danach Apparativdiagnose. Bisher haben wir nur die anamnestische Gespräch behandelt. Ich würde jetzt Sie körperlich untersuchen, ja, dann möchte ich ein paar Röntgen aufnehmen. Als diagnostischen Maßnahmen würde ich die bildgebende Verfahren Röntgen veranlassen. Dann kann ich noch richtige etwas sagen, aber wahrscheinlich Sie haben eine Handgelenkbruchen, ja. Was kann man denn damit machen wahrscheinlich, dann? Ich bin nicht, ja, das, wie gesagt, aber das ist nur ein Verdacht, ja. Braucht noch weitere Untersuchung, wie gesagt. Wir okay. müssen eine Röntgen aufnehmen und danach richtig was sagen. Okay, gut, dann schicken Sie mich jetzt direkt zum. Ach nee, erst wollen Sie mich körperlich untersuchen, ja, oder? Ich möchte so erst körperlich untersuchen, danach werde ich. Okay, gut, alles klar. Haben Kollegen andere Fragen? Haben Sie Taubheitsstickel in Ihrem Handgelenk? Habe ich gerade schon verneint. Das habe ich nicht, nein. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen und Störung? Ach, warte mal, der hat irgendwas. Ja, der neigt zu Durchfall, der Mann, ja. Das habe ich nicht gefragt, nicht nötig, habe ich gefunden, ja, deswegen. Also normalerweise vielleicht, das ist nötig. Ja, es hat weiß ja ich nicht, so eine Unfall, tun, ja, eine, so ein Unfall, ja, wichtig ist oder nicht. Haben Sie offene Wunde? Aha, ja, also ich glaube, er hat sich so ein bisschen abgeschürft. Und hat sich das aber nicht so ganz genau angeguckt, ja. Aber er hat ja gesagt, er hat blaue Flecken. Und ich glaube, so ein bisschen abgeschürft ist es wohl auch, aber keine großen Fleischwunden. Sie haben gesagt, wir haben Durchfall. Wie sieht aus der Durchfall? Ach so. Ja, der ist hin und wieder ist der mal ein bisschen dünnflüssig oder weich, der Stuhlgang. Ja. Aber man, also dann sieht man halt das Essen, was man vorher gegessen hat. Okay. Seit wann haben Sie? Auch schon lange, schon eigentlich, ja, seit vielen Jahren immer mal wieder. Okay. Dankeschön. Hallo. Haben Sie eine Fehlstellung bei Ihrem Arm bemerkt? Habe ich nicht bemerkt, nein. Alles klar. Ich würde gerne sagen, diese Trauma ein Pneumothorax einführt. Deswegen müssen wir erst einmal Pneumothorax fragen. Das habe ich vergessen, ja. Und eine Notfallsituation und wir müssen zuerst Vitalzeichen. Vitalparameter. Überprüfung. Sie haben recht, ja, das habe ich vergessen. Sie haben also rechtzeitige eine Brustkorbschmerzen. Und wenn Sie tief atmen, das entspricht einer Rippenfraktur. Ja, deswegen muss ich, ich habe vergessen, fragen, haben Sie Atemnot oder hüsten Sie oder Reißhüsten? Ja. Ja, wobei, wenn man dem Patienten gegenüber sitzt, merkt man ja, dass er eben nicht Atemnot hat. Ja, ich habe hier ja nicht japsend vor der Kamera gehangen, sondern ja, am Anfang, Sie haben so eine Beschwerde nicht erzählt, aber möglicherweise, das könnte passieren, ja, so eine gleichzeitig eine Pneumothorax. Ja, Herr Mahmoud hat recht dafür. Ja. Also ich bin natürlich ein Allgemeinchirurg, deswegen ich habe sehr viele erfahren dafür, ja. Aber meistens, Sie sitzen nicht wie Sie, ja. Sie haben ja, natürlich, klar. Das da gibt keine Emotion, deswegen kann ich nicht. Das ist die Schwierigkeit, ja, dass wir eine letztendlich künstliche Situation haben, ja. Und genau genommen, also klar hätten wir jetzt sagen können, ja gut, ich untersuche sie jetzt und schließe ja ans Monitoring an und wir fragen dann weiter. Aber das kann man halt nicht so richtig hier in der Situation simulieren. Ne? Ja, aber der Hinweis ist natürlich gut, dass man sagt, müsste ich jetzt eigentlich machen. Ne? Ja. Können wir als Ersatzgespräch anfangen, Frage Jelst? Von mir aus immer. Bei mir noch nicht. Ah ja, dann warten wir noch ein paar Minuten warten, ja. Ja, ja, also, warten wir noch einen Augenblick, kein Ding. Eigentlich, das ist etwas, ein bisschen schwierig, der Teil für mich, deswegen. Ja, der ist für alle der schwierigste Teil, das wissen wir ja. Die Fragen laufen immer gut. Ne? Und der Bericht ist dann ein bisschen schwieriger. Machen Sie ganz in Ruhe. Vielleicht. Er knirscht ein bisschen mit den Zähnen, ja, okay. Guten Tag, Frau Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde Ihnen diese Patienten, ich möchte die Patienten vorstellen. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Ja. Also Herr Kurz Bergmann ist ein 54-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns aufgrund vor drei Stunden bestehende, stechende, bohrende, zunehmende rechtsseitige Handgelenkschmerzen vorgestellt hat. Der Patienten habe vor drei Stunden einen Motorradunfall durchgeführt, einen Motorradunfall gemacht. Und rechtsseitige gestürzt. Seitdem habe er rechte Hand Schmerzen. Der Patient berichtet, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten, was natürlich plötzlich auch. Also im Zusammenhang mit dem Unfall, ja. Hm? Ja, und sich im Verlauf der Zeit verschlechtert hätten. Ja, okay. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen auf einer Schmerzskala bei 7, 8 einzuordnen seien. Darüber hinaus teilt er mit, dass er in rechtsseitige Brustschmerzen, wenn er tief atmen habe. Ja, können Sie das mit Fachbegriffen erklären? Ja, genau, natürlich. Darüber hinaus teilt er mit, dass er tief atmen habe, habe er Thoracalgie. Mhm. Und noch was, der Patient trage Helm, deswegen. Also hat einen Helm getragen bei dem Unfall, ja, also Kopf hat nichts abgekriegt. Ja, und noch was. Der Patienten habe Handgelenke geschwollene und bläulich habe geschwollen und habe auch bläulich. Oh mein Gott. Die vegetative Anamnese Entschuldigung. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Durchfall seit vielen Jahren. Fachbegriff? Dürre, ja, seit vielen Jahren klagt er über Durchfall. An Vorerkrankungen leidet er an Hypertonie. Also ich habe vergessen, seit wann, aber der Patient ist hier. Während Untersuchung kann ich ihn fragen. Mhm. Dagegen nehme er einen Tropfen, dass er der Name nicht kenne. Und Neurodermitis, dagegen nehme er Cortison Salbe und Lumbar Discerne. Bei Bedarf nehme er Ibuprofen 600 Milligramm. Also, Herr Bergmann, habe Kontrastallergie reagiert auf Kontrastmittel, sich aussetzt sich mit Hautausschlag und Atemnot, Dyspnoe. Herr Bergmann sei vollständig geimpft, auch Coronavirus. Also als Familienarzt, sein Vater hat verstorben aufgrund Myokardinfarkt. Und Mutter leidet an weißer Hautkrebs, Karzinom, Basilom, ja, im Kopfbereich. Sie hat eine Schwester. Sie leidet an Gastritis. Er ist als Beruf beruflich mache er hier er arbeitet in einem Zoo und als Tier Tierpfleger. Ja, das sind die Menschen, die die Löwen füttern und die Tiger. Genau, Pfleger. Ja. So ständig kann man auch sagen. Ja. Er hat drei gesunde Kinder. Ja. Er sei Raucher seit früher habe er 20 Jahre ein Packung geraucht, aber die letzten 5 Jahre rauche er nur 4 Zigaretten. Das entspricht 21 Pekja. Pekjes. Mhm. Ja. Er trinkt regelmäßig täglich ein Bier und sie konsumiert kein Drogen. Mhm. Also die anamnestischen Angaben deuten eine Handgelenkfraktur hin. Als Differentialdiagnose kommen weiche Gewebe, Verletzungen, ja, Kontusion. Ja. Oder was kann man noch sagen? Hinsichtlich des Thorax? Ach ja, und natürlich Kopffrakturen, ja, das also könnten auch eine Rippenfrakturen sein, ja, Pneumothorax, Hämothorax, als im Betrag, ja. Also gut, was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem Patienten? Also als erste Maßnahme würde ich der Patient körperlich untersuchen. Ja, worauf achten Sie da ganz besonders? Also erst natürlich ich untersuche den Thoraxbereich und untersuche, möchte ich versuchen, gibt es eine Pneumothorax oder Hämothorax. Deswegen also erst möchte ich Inspektion machen und dann danach Auskultation, danach eine Perkussion. Was kann ich da, wenn eine Pneumothorax steht ist, kann ich nicht, also die betroffene Seite hören wir die Atemgeräusche etwas vermindert. Genau. Ist. Außerdem mit Tasten können wir die Rippen Klick auch hören, ja, wie wenn es Fraktur ist. Ja, genau. Hm. Wie nennt man das Geräusch? Wie nennt man das Geräusch? Frakturgeräusch. Hm. Ja, also Knochen. Es tut weh, wenn man das Wort nur hört. Manchmal hören, aber meistens so starke Schmerzen bekommen, wenn wir. Ja. Man sagt Krepitation. Krepitation, ja, das geht auch. Ne, wenn die Knochenflächen aufeinander reiben, ne? Genau. Was sind denn noch sichere Frakturzeichen? Außer der Krepitation. Ich habe das nicht ganz genau verstanden, Entschuldigung. Was sind sichere Frakturzeichen? Wenn über drei Rippen Fraktur, also die unteren Gelenke. Gelenk, ja, Handgelenk meinen Sie. Also, zum Beispiel. Das ist die, also die Spur etwas sich verändern, ja, die, das heißt. Fehlstellung, ja, die Fehlstellung ist typisch, ne? Ja. Und wann. Wann haben wir noch einen sicheren Nachweis? Also nach dem Röntgenbild. Ja, genau. Das sind die drei Sachen. Ne? Wir können das hören, ob es knirscht. Ja? Wir sehen, ob da irgendwo eine Fehlstellung ist, ob das völlig unphysiologisch steht. Und sicher wissen wir es nach dem Röntgen. Ne? Klar. Ja. Gut. Ja, gut. Also Sie untersuchen, was gucken Sie denn was machen Sie denn noch von der reinen Inspektion bei dem Patienten? Welchen Bereich meinen Sie? Handgelenk oder? Das ist genau der Punkt. Also einmal das Handgelenk, aber auch einmal den Rest vom Körper. Sie müssen den total ausziehen und gucken, aha, wie die rechte Seite aussieht. Ja. Na? Also ich möchte so als Inspektion sehen, gibt es eine offene Wunde? Ja. Hämatome. Danach möchte ich gucken, also untersuchen, gibt es eine Thoraxdeformität oder während der Atmung, wie die Thoraxhälfte teilt oder nicht. Ja, das kann man auch sehen. Wegen starker Schmerzen können die eine Thoraxhälfte nicht begleiten, die Atmung. Ja, die bewegt sich nicht. Handgelenk oder die Armknochen, die ist als Inspektion können wir sehen, der Spur ist sich ändert oder nicht. Mhm. Also als Palpation können wir die Schmerzen beurteilen, wo am stärksten sind, ja, das können wir auch beurteilen. Und ja, wir können im Thoraxbereich auch Perkussion Untersuchungen machen, ja. So können wir, wenn eine große Hämatorax steht, beurteilen, aber das ist nicht. Was ist denn die Maßnahme beim Hämatorax? Also, dann können wir Ultraschall durchführen, ja. Das ist die Diagnostik, aber was ist denn die therapeutische Maßnahme beim? Also Blut abgeben, ja? Blut geben. Flüssigkeit sofort, ja. Das heißt, gleichzeitig, der Patient hat Hypotonie, Tachykardie. Deswegen müssen wir schnell wie möglich Flüssigkeit verabreichen. Ja? Und danach gegebenenfalls, ja, also Blut tragen. Okay, genau, da kam jetzt gerade das Stichwort eingeblendet. Unter Umständen muss man. Wenn es nötig, machen wir, ja, oder führen wir so ein durch. Genau. Das heißt, wenn es über 30, 40 Milliliter da steht, also das können wir mit Ultraschall beurteilen oder CT Thorax beurteilen, ganz einfach. Mhm. Aber wenn dort über 5% eine Pneumothorax steht oder über 3-4 cm Thorax Pneumothorax steht, dann müssen wir eine Thoraxdrainage durchführen. Das genau. Gut. Was machen Sie denn labortechnisch mit dem Patienten? Also wenn wir einen Verdacht auf Blutung haben, dann können wir ein Blutbild abnehmen, ja, etwas Blut abnehmen für die Hämoglobinkonzentration bestimmen. Und wenn wir an weiterdenken, dass wir unter Umständen transfundieren müssen, was wäre dann noch sinnig? Dann müssen wir die Blutgruppen bestimmen, ja. Das ganz genau, Kreuzblut, ne? Genau, alles klar. Gut. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der keinen Pneu hat, dass der also möglicherweise nur eine gebrochene Rippe hat oder zwei oder drei, was würde denn dann weiterlaufen mit der Diagnostik und Bildgebung? Also als Erstmaßnahme würde ich diese Patienten stationär aufnehmen. Ja. Dann die Vitalparameter wieder untersuchen. Danach gleichzeitig Ultraschall durchführen, Sonographie durchführen. Gegebenenfalls, wie gesagt, eine Thorax-CT veranlassen. Und hinsichtlich des Armes? Der Hand? Die Hand, ja, als die Hand eine Röntgenaufnahme veranlassen, ist reicht, ich glaube. Weitere Diagnose brauchen wir nicht. Nee, das ist klar. Und gegebenenfalls führen wir eine Operation für den Handgelenk oder machen wir eine, ich habe vergessen diese Worte. Eine Ruhigstellung, ein Gips? Gips, also Gips. Ja, ja, genau. Ja. Ja, möglicherweise auch erst nach Abschwellen, ne? Je nachdem, wie dick das Ding schon ist, wie viel Hämatom da schon drin ist. Das ist ja immer die Geschichte, wenn der erst nach 3 Stunden kommt nach seinem Unfall und ne, die Hand ist schon dick aufgeschwollen, dann kann man unter Umständen so schnell gar nichts machen, sondern muss erstmal abwarten, bis es abgeschwollen ist. Ne? Ja. Und wir müssen peripheren Kontrollen geben, also Blutversorgung oder nicht. Was machen Sie denn mit dem Patienten medikamentös? Ja, das ist sehr unterschiedlich, weiß ich nicht, was genau sagen. Wenn es wenn er eine Pneumothorax habe, das ist ganz unterschiedlich, aber wenn nur eine Handgelenkfraktur habe, das ist anderes was. Aber zuerst müssen wir diese Schmerzen lindern, ja? Ganz genau. Dagegen braucht Analgesie. Dagegen müssen wir eine Schmerzmittel geben. Und gegebenenfalls, wenn der offene Wunde habe, ja, müssen wir eine Antibiotikum verschreiben. Ah, ja. Ja. Natürlich, wir müssen wieder Nachweis haben, dass er eine also seit letzten 5 Jahren eine Tetanusimpfung gehabt. Ah, genau, das muss man nochmal checken, genau. Ja. Ja. Er hat das zwar gesagt und beim Tierpfleger im Zoo ist das ja wahrscheinlich, aber ja, muss man sicherlich überprüfen, klar, sehr gut. Okay. Ja, das ist bei mir jetzt eigentlich auch alles, was ich auf dem Zettel habe. Ja, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Vor allen Dingen wäre natürlich interessant, was was hinsichtlich des Thorax rauskommt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie kompliziert dieses Handgelenk in Mitleidenschaft gezogen ist, was man da machen kann. Gut. Haben Sie einen Fachbegriff für die Thoraxdrainage, wie die heißen? Also da gibt es 3 verschiedene Namen, ja. Thoraxdrainage, Tubal Thoracostomie oder Sagt Ihnen der Begriff Bülow-Drainage was? Bülow-Drainage? Ja, eine Schlauchdrainage, ja. Genau, ja. Und dann bleibt das Ding unter Sog so lange dran, bis die Lunge sich sicher entfaltet hat, ne? Es dauert 4-5 Tage, ja. Genau, und solange kriegen die praktisch Sog, da kommt so eine Saugflasche an den Schlauch und dann, ne? Muss der Schlauch unter Wasser bleiben. Ja. Okay, das war's von mir aus. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, was mit Ihrem Patienten ist. Und war ein bisschen kompliziert. Der Fall war ein bisschen kompliziert, vielleicht ein bisschen überraschend, weil wir nicht so oft richtige Traumata haben, ne? Ist relativ selten. Ich weiß aber, dass das je nach Bundesland gibt es Traumata. Ich glaube, in Düsseldorf jetzt nicht. In Münster würde ich es nicht ausschließen. Ja, nein, Münster gibt es zwei Traumata. Ach so, okay, die sind schon bekannt. Ja. Was gibt es denn da so? Nur Düsseldorf keine, aber andere alles gibt. Ja, ne, bei den anderen gibt es überall Traumata. Ja gut, dann haben wir das richtig. Und ich meine, der Fall kommt aus München, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, und ja, warten Sie, ich will mal eben schnell gucken. Sie haben gesagt, ja, er ist geimpft auf Corona. Gegen Corona natürlich. Ne? Ja. Und auch gegen Corona, ja. Ne, also gegen Corona. Also ich habe gesagt, vollständig geimpft. Auch gegen Corona. Gegen habe ich vergessen. Ja, genau. Dann, er hat einen Unfall gehabt und ist auf die rechte Seite gestürzt. Ja. Das finde ich immer relativ schwierig. Ist mir bei allen Kollegen aufgefallen, wo man so Unfallhergang beschreibt. Diese Beschreibung der Lokalität und des Unfallhergangs, das ist immer ein bisschen schwierig. Und das war irgendwie nicht so ganz glücklich eben gerade. Also er ist auf die rechte Seite gestürzt. Was habe ich dann? Ja, er nimmt gegen den niedrigen Blutdruck Tropfen, deren Namen er nicht kennt. Oder er nimmt ein Medikament, dessen Namen er nicht kennt. Sie haben gesagt, er nimmt eine Tropfen. Ja, also er nimmt Tropfen, deren Namen er nicht kennt, oder ein Medikament, dessen Namen er nicht kennt. Bam, bam, bam, bam. Aber sonst habe ich mir nichts weiter jetzt an so rein sprachlichen Sachen aufgeschrieben. Ja. Doch, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Die Schwester, die Schwester hat ja gesagt, ist magersüchtig. Ja, genau. Ja, die hat eine Anorexie. Nicht Gastritis. Gastritis nicht, ja. Ja. Ja. Und ich meine mich zu erinnern, dass in diesem speziellen Fall die Prüfer, die nehmen ja jeden Seitenhinweis auf, um nochmal irgendwas zu fragen. Und ich meine, in diesem Fall hätten die auch tatsächlich nochmal nach der Anorexia neurosa gefragt. Ja. Ja, man muss wirklich genau hinhören. Ne? Ja, ich habe das gehört, magersüchtig, aber ich habe das nicht ganz genau erinnert. Zugeordnet. Was bedeutet das? Magersüchtig, ist das ein Gastritis war oder andere? Ja. Nee, also unter Magersucht versteht man Anorexia neurosa. Also wenn wir so eine Situation haben in echter Berufung, was machen wir? Dann sollen wir wieder fragen, was meinen Sie damit? Ja, magersüchtig. Und dann vielleicht der Prüfer sagt, wissen Sie das nicht? Ja, oder wer steht, der Patient fragt gerade, wissen Sie das nicht? Ja, ich weiß schon, aber könnten Sie etwas beschreiben, was Sie da meinen? Ja, ja, also es ist ja tatsächlich eine Sache, die mit der Geschichte jetzt nichts zu tun hat. Ja? Insofern ist es irrelevant. Ich weiß nur, dass die Prüfer solche kleinen Hinweise manchmal aufnehmen. Manchmal fragen die nach den Krankheiten der Familienanamnese ganz dezidiert und wollen zu jedem Ding irgendwas wissen. Und dann bin ich immer völlig fassungslos, nach dem Motto, was hat es mit dem Fall zu tun? Aber denen geht es um die Sprache. Die wollen wissen, haben sie verstanden, was der über seinen Vater, über seine Mutter und über seine Schwester gesagt hat. Ja? Und insofern ist das tatsächlich was, womit sie rechnen müssen. Ja? Auch wenn es in dem Zusammenhang jetzt eigentlich relativ wurscht ist. Ja? Das ob die Schwester jetzt magersüchtig ist oder eine Gastritis hat, das ist für dessen Unfallschmerzen mit der Hand und mit dem Brustkorb ja völlig unwichtig. Nur für die Prüfer, die wollen ja wissen, haben Sie verstanden, was der Patient Ihnen erzählt hat? Ne? Ja. Und insofern ist es dann eben schon wichtig. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ja, tatsächlich nochmal nachhaken. Ne? Oder wäre natürlich auch noch eine Strategie, dann verschweigen. Ja? Wenn Sie sich nicht sicher sind, nicht weiter erwähnen. Ja? Ja. Und dann kann das natürlich passieren, dass die Prüfer sagen, hey, was hat der denn zur Schwester gesagt? Ne? Kann Ihnen passieren. Ja? Ja, so ja, ist das. Gut. Ja, danke.